Heinrich Heine, Die Beschwörung. Der junge Franziskaner sitzt einsam in der Klosterzelle. Er liest im alten Zauberbuch, genannt Der Zwang der Hölle. Und als die Mitternachtsstunde schlug, da konnte er nicht länger sich halten. Mit bleichen Lippen ruft er an die Unterweltsgewalten. Ihr Geister, holt mir aus dem Grab die Leiche der schönsten Frauen. Belebt sie mir für diese Nacht. Ich will mich dran erbauen. Er spricht das grause Beschwörungswort. Da wird sein Wunsch erfüllet. Die arme, verstorbene Schönheit kommt, in weiße Laken gehüllet. Ihr Blick ist traurig. Aus kalter Brust die schmerzlichen Seufzer steigen. Die Tote setzt sich zu dem Mönch. Sie schauen sich an und schweigen.